Kundgabe 3934. Empfangen am 12.12.1946. Aufgabe derer, die Gottes Stimme hören. Wenigen nur ist es beschieden, die Stimme Gottes zu hören, da nur wenige sich ihm so innig verbinden und tief glauben an seine Liebe und also auch an seine Äußerungen durch die Stimme des Geistes. Diesen wenigen aber ist auch eine Aufgabe zugewiesen worden, entsprechend der Gaben, die ihnen durch Gottes Liebe vermittelt wird. Ein fester Wille, diese Aufgabe zu erfüllen, gewährleistet auch den rechten Erfolg. Denn Gott versieht einen solchen Menschen mit außergewöhnlicher Kraft, die ihn befähigt, geistig zu reifen und irdisch allen Anforderungen nachzukommen, welche jene Aufgabe an ihn stellt. Er wird ungehindert wirken können zum Wohl der Mitmenschen. Er wird auch selbst fähig sein zu reden nach dem Willen Gottes, weil Gottes Kraft selbst in ihm wirkt, so wie er sich der geistigen Aufgabe hingibt. Und die Stimme Gottes wird ihn stets und ständig unterweisen. Er selbst wird ihn führen auf allen Lebenswegen, denn er ist nun ein Diener Gottes auf Erden, dessen Aufgabe zu wichtig ist, als dass er nicht von Gott jeglicher Unterstützung sicher sein könnte. Und sein Erdenschicksal ist gleichfalls entsprechend seiner Aufgabe. Es wird sich immer so abwickeln, dass sein geistiges Reifen in den Vordergrund gestellt wird, dass er zunimmt an geistiger Kraft und in vollster Erkenntnis der Wahrheit steht. Ihm wird nichts verborgen bleiben, was in der Umwelt vor sich geht, auf dass er klar die geistige Notlage der Menschen erkennen und nun ihr steuern kann, soweit dies von ihm selbst abhängig ist, dass er immer dort auftreten kann, wo Hilfe erforderlich ist, wo der Menschendenken noch verwirrt ist, wo irrige Lehren ein Reifen der Seele, eine Aufwärtsentwicklung verhindern, wo Licht begehrt wird und also ein Diener Gottes voll und ganz seiner geistigen Aufgabe nachkommen kann. Und darum braucht ein Mensch, der die Stimme Gottes zu hören vermag, sich selbst keinerlei Sorgen zu machen oder keinerlei Vorkehrungen zu treffen, wie er sich seinen Erdenlebenswandel gestalten soll. Er wird geführt, immer dorthin, wo er benötigt wird, wo geistiges Wirken möglich ist, wo Seelen sich befinden, die nur eine Hilfe benötigen, um auf den rechten Weg geleitet zu werden. Und so jener sich voll und ganz seiner Mission bewusst ist, kann er beruhigt sein Schicksal in die Hände Gottes legen. Er wird ihm ein treuer Führer sein. Er wird seine Füße lenken, dass sie stets den rechten Weg beschreiten. Er wird ihn stets an der Hand führen, dem rechten Ziel entgegen. Denn er segnet einen jeden Arbeiter in seinem Weinberg. Er segnet einen jeden, der sich ihm zur Arbeit für das Reich Gottes angetragen hat und führt ihn sicher bis an sein Lebensende. Amen.